bleibt ewig ausgemacht. Dieser Ruf die ganze Welt durchdringt, dieses Wort der Hölle Macht bezwingt. Jesus hat uns wunderbar befreit. Durch sein Blut am Kreuz für alle Zeit. Überwunden hat der Herr. Dort auf Golgatha. Überwunden hat der Herr, dort auf Golgatha, die Erlösung ist vollbracht, Jesu Sieg bleibt ewig ausgemacht, die Erlösung.